Tag für Tag, da seh ich sie zu derselben Zeit. Wunderschön anzusehen, das Schönste weit und breit. Attraktiv, gut gebaut, na und doch so fern. Die Frau ist heiß, trau mich nicht, würde aber gern. Hab zu wenig Muskeln, bin ich attraktiv. Die will bestimmt nicht kuscheln, ist zu progressiv. Blondes Haar, enge Jeans, ich bin hin und weg. Versuche nicht zu gucken, hat nur keinen Zweck. Versuche mich zu wehren, doch das geht so nicht. Dreh ich meine Augen, dreht was anderes mein Gesicht. Bin zu klein gewachsen, nur so groß wie sie. Was sollte ich ihr bieten? Die Frau, die will mich nie. Ich kenn sie nicht, ich guck doch nur. Ist doch wohl okay. Sie sieht mich nicht, kennt mich nicht, tut ihr auch nicht weh. Hat ja keine Ahnung, wenn ich zu ihr seh. Ich hab ne flache Atmung, was ich nicht versteh. Kann ich mit ihr sprechen, weil sie mich nicht kennt. Sie kann es ja nicht ahnen, dass mein Herz verbrennt. Zehr nur von Momenten und ich weiß genau. Lass es bei Momenten, du hast schon eine Frau. Kenn sie nicht, ich guck doch nur. Ist doch wohl okay. Sie sieht mich nicht, kennt mich nicht, tut ihr auch nicht weh. Ich kenn sie nicht, ich guck doch nur. Ist doch wohl okay. Sie sieht mich nicht, kennt mich nicht, tut ihr auch nicht weh.